Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. In dieser Folge von Die Elite. Warum habe ich noch nie von Dihydrogenmonoxid gehört? Die Zeichen sind ja mal wieder da. Ich dachte, das ist jetzt Teil von irgendeiner Verschwörung. Ja, im Notfall tut auch der Alte dann immer noch als Türstopper. Das ist geheim. Ja, da kann man es schneiden. Folge 23, die Elite. Mit dem Zeilenende und dem Aushilfsjedi. Hallo. Folge 23. Ja, da ist wieder so ein bisschen Zahlenmystizismus drin, weil 23, Verschwörungen, you know. Ja, Commodore 64, wenn man das durch 2 teilt, gibt das 32 und wenn man das umdreht. Ja, 23. Ja, super. Das ist irgendwie faszinierend, ne? Die Illuminaten haben auch versucht, uns zu hacken. Ja, kannst du mal sehen. Wollten nämlich vorab hören, was wir über sie erzählen, aber keine Chance gehabt. Ja, wobei, ich glaube, die Illuminaten haben ja unseren Pottwichtel-Beitrag damals aufgenommen. War das nicht? Aber Adam Weishaupt. Adam Weishaupt, ja, seitdem wissen wir ja, wie wir sie vom System fernhalten können. Ja, einfach keine Praktikanten mehr ins Mikrofon lassen. Genau, nur noch Praktikantinnen. Genau. Und nicht vors Mikrofon. Genau, und Praktikantinnen ist auch das richtige Stichwort. Wir haben nämlich eine Chefin gehabt, Frau Walampe. Das war ein kurzes Intermezzo. Ja, sie ist bei einem Vulkanausbruch ums Leben gekommen. Das ist irgendwie, Bei einem Vulkanausbruch. Wo? In der Eifel? Ich weiß es nicht. Ich habe es nur mitbekommen, dass es irgendwo ein Vulkanausbruch gab und die draufgegangen ist. Hat jetzt auf jeden Fall die Moni Herrmann übernommen, die Position. Vom Vulkan? Nein, von der Geheimweltregion. Muss man Moni Herrmann kennen? Nein, Moni Herrmann muss man nicht kennen. Die ist einfach Chefin. Okay, ja, ich finde das sowieso so geil. Hier kommen im Wochentag neue Chefinnen. Die haben es ja gar nicht mehr nötig. Du weißt immer, wer das ist und bei mir stellt sich keiner vor. Ja, ich weiß es noch nicht mal. Ist sie Interimschefin? Ist dieses Interim eigentlich ein Euphemismus oder... Ja, ich weiß es nicht. Fakt ist, Folge 23... Genau, die große Verschwörungsfolge. Ja, und wir haben die 11 schönsten Verschwörungen für euch. Wir haben mal wieder zusammengeschmissen unsere Hirne und dabei sind irgendwie 11 Verschwörungen rausgeplotzt. Genau. Du fängst an. Würde mal anfangen mit eine der 11 schönsten Verschwörungen, Platz 1, oder haben wir da irgendwie ein Ranking? Das können unsere Zuschauer nachträglich machen, welche sie am schönsten finden und so. Dann haben wir noch ein bisschen was Interaktives da drin. Okay, gut. Also die erste Verschwörung, die ich hier habe, ist die Bielefeld-Verschwörung. Die Bielefeld-Verschwörung. Das ist Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gar nicht gibt. Na, Bielefeld gibt's ja auch nicht. Das haben wir ja etabliert. In der Zwischenzeit glauben sogar Menschen, sie leben in Bielefeld. Bielefeld hat sogar eine eigene Homepage. Ja, das haben wir natürlich perfekt hingekriegt. Es gibt ich meine, du kannst für jeden Dreck eine Homepage machen. Rattenharz hat sogar einen Wikipedia-Eintrag. Was? Rattenharz. Was ist Rattenharz? Rattenharz ist ein Ort. Okay. Er besitzt sogar 2 Straßen. Die sind beide namentlich in der Wikipedia genannt. Nein, das nicht, aber du kannst, wenn du bei Rattenharz reinfährst und direkt rechts abbiegst, um auch sofort wieder rauszufahren, bist du quasi auf der einen Straße, in die andere geht links rum so in den Ort hinein. Ort hinein ist echt ein Euphemismus wiederum. Weil man sofort wieder raus ist. Ja, und so ist Bielefeld, also Rattenharz gibt es im Gegensatz zu Bielefeld. Bielefeld gibt es ja nicht. Genau, wenn man in Bielefeld reinfährt, dann ist man sofort wieder draußen und war nie drin. Genau, weil Bielefeld gibt's nicht. Genau, ist ein großer Fleck. Was ist eigentlich da, wo Bielefeld ist? Das nicht, nichts. Ist einfach nur nichts. Also man macht ja die Leute inzwischen sogar glauben, dass es einen Fußballverein gibt. Ein Fußballverein. Aber Arminia. Wer heißt denn Arminia? Arminia. Keine Ahnung. Vielleicht die Tochter vom Gauleiter. Ja, siehst du, genau. Also guck mal, es gibt Preußen Münster. Ja. Ja. Und Borussia Dortmund. Genau. Und Borussia Mönchengladbach. Also das ist genau, so, einfach nur das Lateinische. Genau. Aber Arminia gibt es halt wirklich nur in Bielefeld. Das ist so bescheuert. Ja, aber vielleicht macht ihr es glücklich. Oder vielleicht ist es ein ehemaliger Burschenschaftlerverein. Nein, weil dann wäre es ja ein Turnverein eigentlich, würde die Jahren. Dann hätten die ja. Ne? Ah. Und vor allem auf der Alm. Auf der Sie Alm. Spielt, also der Verein spielt auf der Alm. Moment, also Bielefeld liegt doch der Verschwörung nach nicht irgendwo in NRW, oder? Ne, doch. Ja, aber die Alm ist ja in Bayern. Ja, und in Schwaben. Ja, genau. Im Allgäu, genau. Also du siehst schon, das ist so perfide eingetrichtert worden den Leuten. Die glauben das. Das ist so. Deswegen Bielefeld gibt's nicht. Nee, haben wir gut hingekriegt. Die Elite ist da echt stolz drauf. Die geheime Weltregierung hat da einfach perfekt gearbeitet. Und es gibt ja tatsächlich Leute, die glauben sogar, sie waren in Bielefeld. Auf Urlaub oder sowas. Mhm. Oder sie waren schon mal. Es gibt tatsächlich Leute, denen trichtet man ein, die glauben das. Das ist so wie Herne West oder Lüdenscheid Nord oder so. Ich kann dir folgen. Bielefeld gibt's nicht. So, deine erste schöne Verschwörung. Meine erste schöne Verschwörungstheorie ist... Verschwörung. Ja. Was? Verschwörung. Ach so, ja. Das ist ja Realität. Genau, meine erste schöne Verschwörung ist der Nachweis, dass das große Latinum doch nichts bringt. Denn wir haben einen schönen kleinen Spruch auf das Siegel der Vereinigten Staaten geschmuggelt, das Novus Ordo Seclorum. Und alle glauben, dass die Freimaurer dahinter stecken. Ganz erfolgreich. Ja, dabei ist es einfach nur ein bescheuerter Lateinlehrer. Genau, weil... Und dann alle sagen immer, das heißt neue Weltordnung, weil wir das in die Welt gesetzt haben und keiner hat bislang bemerkt, dass das die total falsche Übersetzung ist. Was heißt es denn? Das heißt einfach neue Ordnung der Zeitalter und nix neue Weltordnung oder neue Zeitalterordnung, wie diese ganzen Menschen immer erzählen. Aber sie glauben das. Sie glauben, dass mit den Vereinigten Staaten ein neues Zeitalter angebrochen hat. Nein, ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun, sondern ich glaube, dass es dieses Novus Tempus Ordo hat damit zu tun, dass du eine Zeitumstellung hast. Also, dass du quasi einfach Sommerzeit, Winterzeit, Winterzeit, Sommerzeit. Ja, genau. Also und die Amerikaner haben wahrscheinlich auf ihren Geldschein draufdrucken wollen, dass es diese Logik, aber dann hat sich noch einer dagegen ausgesprochen. Der Spruch war aber schon da. Genau. Und vor allen Dingen hat niemand diese Logik verstanden, wie das mit der Zeitumstellung hin und her funktionieren soll. Deshalb konnte niemand die richtigen Zahlen damit aufdrucken. Genau, dabei ist es eigentlich ganz einfach. Im Frühjahr stellt der Wirt die Tische vor die Gaststätte, also auf die Terrasse vor die Gaststätte. Und im Winter stellt er sie zurück. Also du musst die Uhr im Frühjahr vorstellen und im Winter zurück. Ja, genau. Oder im Sommer, im Frühjahr die Uhr vor die Tür und im Winter wieder, im Herbst wieder reinholen. Genau, das war den Leuten so konfus, dass sie es nicht auf den Geldschein gekriegt haben, aber zumindest diese neue Zeitalterordnung quasi genau als Text draufgedruckt haben. Das ist schon mal bescheuert. Genau. Gut, du bist dran. Ja, meine zweitschönste Verschwörung, die ich hier habe, sind Nerds. Nerds. Nerds. Nerds sind eine Verschwörung. Ja, natürlich. Nerds verschwören sich. Gegen das, wen? Naja, Nerds sind ja allgemein schlau. Ja. Das zeichnet ja Nerds aus. Ja. Und der richtige Nerd wurde auch in der Schule gehänselt. Ja. So, dann liegt es doch nahe, dass er seine Intelligenz und in der Zwischenzeit das Netz als Kollektiv dazu nutzt, um quasi die neue Weltordnung durchzusetzen, nämlich die Rache. Ah, also Moment, das Internet gibt es, weil sich die Nerds an der Menschheit rächen wollen. Genau. Die Intelligenz der Nerds sorgt dafür, dass sie sich an der Menschheit rächen, weil sie in der Schule gehänselt wurden. Das finde ich echt perfide. Die Menschen vom Internet abhängig machen, dass sie sogar, wenn sie durch die Straßen laufen, nicht davon abhalten können und der Nerd dann hinterm Steuer seines Autos... Tja, siehste? Meine Fresse. Siehste? Das ist perfide. Das ist die perfekte Verschwörung. Deswegen arbeiten ja bei der Elite auch Nerds. Also... Wir sind ja quasi ein großer Hort an Nerds. Genau. Auch wenn wir nicht rachegetrieben sind, zumindest nicht offen. Genau, wir sind dienstleistungsgetrieben. Wir betrachten das hier als Gewerbe. Genau. Zwar nicht als professionelles, aber immerhin. Ja. Gut. Naja. Die nächste schöne Theorie, die nächste schöne Verschwörung, die wir angezettelt haben, ist, dass die Leute bis heute glauben, dass die Pyramiden Landeplätze für Außerirdische waren. Ja gut, das waren sie ja wahrscheinlich auch. Das waren sie auch, aber das glaubt keiner. So dass die Außerirdischen weiterhin unerkannt unter uns leben können. Ja gut, das Ding musste ja irgendwo landen. Ja, klar. Aber dass sie geglaubt haben, dass diese lustigen Felsklötze, die da in Ägypten rumstehen, ausgerechnet da, würdest du freiwillig dein Raumschiff auf einem großen spitzen Felsblock landen? Ja, geht ja gar nicht. Du brauchst ja eine Landebahn oder sowas. Ja, genau. Wir haben ja sogar in Episode 3 bei Star Wars gelernt, du brauchst sogar für ein repulsorgetriebenes, landbares Raumschiff, brauchst du eine Landebahn. Ich habe den Abschnitt von Episode 3, glaube ich, verdrängt. Das war das, wo dieses Riesenraumschiff abstürzt und dann auf der Landebahn schlittert. Ah. Und was total Quatsch ist, weil die Dinger sind ja repulsorgetrieben. Hast du die Dinger jemals irgendwie im Landeanflug auf irgendwas gesehen? Nein, die ziehen immer irgendwie so schräg runter und dann stehen die da einfach. Genau, dann bleiben die über irgendwas schweben und dann können die Außerirdischen aussteigen, ja. Genau, also dementsprechend völliger Quatsch. Aber ja, gut, ich meine... Genau. Ich meine, deshalb können sogar Außerirdische heutzutage hohe Positionen in der Politik bekleiden, ohne dass irgendjemand merkt, dass sie wirklich außerirdisch sind. Die Leute glauben, das sind einfach nur doofe Menschen. Willst du aufklären, wer zum Beispiel außerirdisch ist? Ich habe da eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Das heißt, ich darf nicht erzählen, dass Angela Merkel in Wirklichkeit vom Mars kommt. Also okay, dann erzählen wir das aber auch bitte nicht. Genau, also hat hier niemand getan. Gut, dann würde ich weitermachen. Mhm. Die Dihydrogenmonoxid-Verschwörung ist meine nächste. Dihydrogenmonoxid, das klingt ja, chemisch. Beispiel, hat das was mit Chemtrails zu tun? Nee, aber ja, zum Beispiel saurer Regen besteht zu einem Großteil aus Dihydrogenmonoxid. Hast du das heimlich geübt, dieses Wort auszusprechen? Dihydrogenmonoxid? Ja, also zum Beispiel saure Regen. Und, ja. Und besteht aus Zitronensaft, dachte ich bislang. Auch in Zitronensaft ist Dihydrogenmonoxid. Also Dihydrogenmonoxid ist tatsächlich überall auf der Welt. Ja. Und hat quasi dafür gesorgt, dass es zum Beispiel vergiftete Flüsse sind voll mit Dihydrogenmonoxid. Mhm. Und da tut niemand was gegen? Was sagt Greenpeace dazu? Ja, das ist das Krasse. Das ist sogar völlig legal. Du kannst in den Laden gehen und Dihydrogenmonoxid kaufen. Nein. Doch, das ist offiziell handelbar. Und das hat dem Kim Jong-un noch niemand gesteckt? Selbst der Kim Jong-un weiß das. Und ich meine, der hat ja mit Atomwaffen zu tun. Und ganz ernsthaft, selbst Tschernobyl? Ja. Sagt ihr was? Da ist ja. Habe ich von gehört, da bin ich irgendwie von beeinflusst. Da war dann auch Dihydrogenmonoxid im Spiel und hat dann da als Knallgas quasi erst recht eine Reaktion. Boom. Ja. Also das ist tatsächlich schlimm. Also das hat man irgendwann mal. Und selbst wenn du dieses Dihydrogenmonoxid, in der Zwischenzeit hat sich der Planet ja so dran gewöhnt, dass wenn du das entziehst, dann führt es quasi zum Verdorren und zur Wüstenbildung und was weiß ich. Also der Planet ist abhängig in der Zwischenzeit davon. Und warum habe ich noch nie von Dihydrogenmonoxid gehört? Ja, weil es halt eine Verschwörung ist. Verdammt. Verdammt. Das sind halt so zwei reaktivfreundliche Wasserstoff Atome und dann halt noch Sauerstoff. Und ich meine, Sauerstoff klingt so harmlos. Ja, aber der ist sauer. Aber wenn du den mit Wasserstoff in Verbindung bringst und dann nur ein bisschen Energie, dann macht sofort Zabedewisch und du hast da Knallgas und Bäm und Bass. Und dann kann man zum Mars fliegen. Oder vom Mars zur Erde. Ja, du brauchst dieses, ich meine, Sauerstoff brauchst du für jegliche Verbrennung. Zum Beispiel. Jede. Du kannst, glaube ich, auch unter Chloratmosphären was verbrennen, aber das führt zu weit. Ja, das ist wahrscheinlich dann schon wieder zu speziell, aber ich meine, was du halt auch hast, dieses Dihydrogenmonoxid sorgt ja auch dafür, dass Metall rostet. Also selbst unsere heutige Gesellschaft, wie wir sie heute haben, ist eigentlich dem Verfall geweiht durch die Hydrogenmonoxid. Das heißt, die Hydrogenmonoxid ist letzten Endes auch an der Obsoleszenz schuld. Genau. Also im Grunde ist es eine Riesenverschwörung und keiner tut was dagegen. Skandalös. Ja. Also du bist dran. Ja, ja. Das, aber es ist schön, dass die Größe dieser Verschwörung geht in eine ähnliche Richtung wie das, was ich als nächstes habe. Wir reden nämlich jetzt über die große Ernährungs- und Verbrechensverschwörung. Wusstest du eigentlich, dass 97% aller Straftaten innerhalb von 24 Stunden nach dem Konsum von Brot geschehen? Das ist phänomenal. Das ist unglaublich, oder? Ja, aber jetzt weiß ich zum Beispiel, warum ich so pazifistisch bin. Ich esse kein Brot. Bist du auch? Gehörst du zu dieser? Ich meine, ich betreue diese Verschwörung, ja, deshalb liegt die mir besonders am Herzen. Und diesen Glutenunverträglichkeitstrend, den sehe ich ja mit großen Bauchschmerzen. Also ich habe ähnlich große Bauchschmerzen wie jemand, der an Glutenunverträglichkeit leidet und Toast isst, weil mir das meinen ganzen schönen Straftaten kaputt macht. Aber es ist doch schon erstaunlich, dass so lange niemand was gemerkt hat. Ja, aber du kannst ja in der Zwischenzeit auch Brot ohne Gluten backen. Oder? Ja, es ist kein echtes Brot. Es funktioniert nicht. Ich habe es ausprobiert, Menschen, die glutenfreies Brot essen, begehen keine Straftaten. Na, siehst du, also ist doch mal ein Fortschritt, dass wir dann doch immer wieder auch diesen Gegentrend haben. Also, dass man quasi sagt, ja, ich esse, was ich möchte. Ja, aber weißt du, es beruhigt mich ja zumindest, dass niemand diesen Zusammenhang gesehen hat immer, ne? Also, die essen glutenfreies Brot, weil sie glauben, sie tun was für ihre Gesundheit und nicht, um keine Straftaten zu begehen. Das beruhigt mich nach wie vor. Aber ich möchte allen erzählen, Brot zu essen ist vollkommen unbedenklich. Wir brauchen Straftaten, weil wir sonst ganz viele arbeitslose Justizvollzugsbeamte haben. Was war eigentlich Hitlers Lieblingsbrot? Es war bestimmt nicht Schwarzbrot. Also kein Pumpernickel? Nee. Und es war auch nichts Ungesäuertes. Weiß nicht, Hitler. Es gibt Graubrot. Gibt's auch Braunbrot? Das Braune ist außen, meistens in so einem Scheibenbrot. Wahrscheinlich Laugenbrezeln oder so. Okay, dann, ne, Laugenbrezel, nee, das ist ja eigentlich ein Diktatorenkiller. Nee, wir haben es ja ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Ja, bei Bush. Ja. Aber gut. Na gut, dann, meine nächste Verschwörung ist, die Phantomzeit. Phantomzeit. Du willst mir jetzt nichts vom erfundenen Mittelalter erzählen, oder? Doch genau, das ist die Zeit, die wir quasi tatsächlich erfunden haben, nämlich von 614 bis 911. Die Zeichen sind ja mal wieder da. Also Porsche hat den 911er. Ja. Porsche hat den 911. Und genau. Ist der eigentlich auch abgasmanipuliert? Nee, den hat Porsche entwickelt, bevor VW da noch seine Finger drin hatte. Achso. Wieder drin hatte. Achso, okay. Aber der wurde nicht 911 entwickelt. Nein, aber der ist nach dem Jahr 911, also dem Anbeginn der Zeit des Mittelalters. Ja. Bei 614 endete ja die Antike, 911 begann das Mittelalter und zwischendrin war einfach nichts. Also ich meine, mal ganz ernsthaft, die Karolinger, die kamen aus dem Nix, die gingen ins Nix, da war nix. Genau. Also. Und die Karolinger sind wirklich aus dem Nichts entstanden und auch ins Nichts verschwunden. Da ist nichts. Da ist nichts. Genau, da wurden vor allen Dingen keine Türken bei Poitiers. Nein, es waren keine Türken, es waren Araber. Die wurden da jedenfalls nicht besiegt. Die wollten ja gar nichts da. Also ich meine, das muss man überlegen. Die Geschichte ist natürlich schon die, dass die Araber irgendwann ihren Islam entwickelt haben und so weiter und so fort. Das ist ja alles. Aber muss es einfach ein bisschen weiter in der Zeit nach vorne gehen. Fällt die Entstehung des Islam nicht auch genau in die Phantomzeit? Ja, aber die ist ja viel früher passiert quasi. Ich meine, das ist kurz nach Jesus passiert. Ja, aber wir reden über kosmische Maßstäbe. Ich meine, ganz ernsthaft, das war ja damals in Saudi-Arabien. Das hat ja keine Sau interessiert, was in Saudi-Arabien passiert. Da gab es auch keine Zeit. Das stimmt, die hatten ja auch keine Zeit. Und jetzt mal ganz ernsthaft, du musst ja auch immer überlegen, diese ganze Zeitgeschichte ist ja auch so, dass im Jahre Null hat ja niemand gesagt, so, jetzt ist Jahr Null. Sondern man hat irgendwann im Nachgang irgendwann festgestellt, okay, wir sind jetzt wahrscheinlich schon im Jahr 100. Ja, vor 100 Jahren war Jesus. Und da kannst du dich schon mal verrechnen. Vor allem, die hatten ja damals noch nicht irgendwie Internet und nix. Also ja, höchstens Sonnenuhr und damals schon dieses Chaos mit diesen ganzen Zeitumstellungen. Genau, deswegen hat man das einfach so angepasst, wie es halt gepasst hat. Also diese ganze Gegenlogik, dass man quasi das ja alles zeitaltermäßig. Nein, das hat man ja im Nachgang alles anpassen können, weil die ganze Wissenschaft ist ja eh erst im Mittelalter, nach dem Mittelalter so eine Renaissance entstanden. Also sprich, ja, diese ganze Erkundung ist ja danach erst entstanden und dann hat man halt gesagt, okay, wenn diese Geschichte so stimmt und diese fast 300 Jahre erfunden noch dazukommen, dann kriegen wir das gerade so gebacken, dass Jesus dann da. Jesus ist ja eh nicht im Jahr 0 geboren. Sondern möglicherweise 3 Jahre vorher oder nachher, keine Ahnung, weiß man's. Also Jesus ist, Jesus Christus ist 3 vor Christus geboren. Ja, wahrscheinlich. Das ist doch vollkommen unlogisch. Du siehst, ich meine mal ganz ernsthaft, woher soll denn der kleine Bub wissen, wann er geboren ist? Naja, du weißt doch auch, wann er geboren ist. Ja, nein, aber ja, er hat ja kein Namensschild und einen Stempel drauf, so, ich bin 3 vor mir selbst geboren. Ja, aber der war doch der Sohn Gottes, der sollte zumindest auf Reihe kriegen, wann er geboren wurde und wann er seine Frau geheiratet hat. Ja, aber guck, er war ja gar nicht Sohn Gottes, wenn du den Moslems glaubst, weil bei den Moslems war er nur Prophet. Alleine da beißt sich schon, ne? Ja, die Geschichte ein bisschen. Jetzt kriege ich echt Kopfweh. Und bei den Juden war er ja eigentlich nur Rex, also König. Inri, Jesus von Nazareth. Ja, Rex, das hat aber auch nur Pontius Pilatus da dran getackert, glaube ich. Für die Juden ist der doch gar nichts. Ne, doch, Rex halt. Also Pontius Pilatus hat ja irgendwie. Ich meine, die hatten die Auswahl, einen Mörder, einen anderen Typen, nochmal einen Verräter, also und dann eben Jesus freilassen zu können. Und die haben sich nicht für den Typen entschieden. Also haben sie ihn ans Kreuz nageln lassen, weil sie wollten dieses Schild da oben stehen sehen. Sie wollten quasi endlich einen König haben. Die wollten ja wollten Königsmörder sein. Nein, ja, erstens das und zweitens, sie wollten ja einen Messias haben. Und einen Messias hast du ja am besten dann, wenn er das Volk führt. Und ein König führt sein Volk. Ja. Wohin? Ein König ist ja nichts anderes als ein extrem überqualifizierter Herzog. Und ein Herzog ist jemand, der vor dem Heer zog. Daher kommt ja der Name Herzog. Nein. Doch, da war der Anführer des Heers, also ein Herzog. Okay. Da kommt dieses Wort etymologisch her. Und deswegen, ganz klar, ja, so ist es. Genau, also deshalb ist die Zeit erfunden worden, weil irgendjemand vor jemandem herzog. Ich verstehe. Nein, weil Jesus ja nicht vor sich selbst geboren sein konnte. Es sei denn, er hatte eine Zeitmaschine. Ich meine, man muss ja dazu sagen, diese ganze Jesus-Geschichte ist ja eh geil. Du fängst an mit, und derjenige zeugte denjenigen, und derjenige zeugte den, und der wiederum den, und der den, und der den, und der den. Und dessen Schwippschwagers Sohnemann, der wiederum hat einen unehelichen Sohn, den er nicht gezeugt hat. Und der ist angeblich aber trotz allem aus diesem edlen Hause. Ja, das nennt man göttliche Intervention. Das wäre, als wenn Harald Klögler und Thomas Hermanns sich zusammentäten und ein Kind adoptieren würden. Und dann würde man sagen, ja, das ist der Messias. Das ist quasi der Sohn von aus dem Geschlechte der Hermanns, also Hermann der Cherusker ist ja der Urahn von Thomas Hermanns. Thomas Hermanns. Ja. Und Glöckler von Notre Dame. Quasi, ist ein Nachfahre von Quasimodo. Genau, also du könntest dann behaupten, dass das Kind, das die beiden adoptieren, ein Nachfahre von den beiden Geschlechtern ist, was ja völliger Bullshit ist. Also das erschließt sich doch jedem. Zumindest wenn man so genetisch vernagelt ist wie du. Ja, also du siehst, es funktioniert nicht. Genau. Aber jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich stinke gerade einfach total ab, merke ich. Aber eine sehr schöne Verschwörung ist auch, dass die Menschen glauben, dass die Erde, auf der sie wandeln, massiv ist. Dabei ist sie hohl. Ja, was sonst? Ja, aber die Menschen glauben, die ist massiv. Weißt du, da ist so ein Erdkern, da ist irgendwie so dieses mit Flüssigkeit gefülltes, heißes Magma unter uns. Hast du das mal logisch durchdacht, was hier los wäre, wenn uns unter uns brodeln würde? die Hölle wäre los. Ja, klar. Ja, es wäre ja heiß. Genau, es wäre verdammt heiß und der Boden würde schmelzen. Ja, ich meine, standst du schon mal in der Sonne irgendwie so auf so einem, keine Ahnung, Teerplatz? Ja, genau. Im Sommer bei 40 Grad, da verbrennst du die Haxen. Genau, kannst du Spiegeleier drauf braten. Aber die Menschen sind so blöd, dass sie glauben, dass da unter der Erde irgendwie so riesige Magmaseen sind, die hin und wieder einfach mal so aus der Erde raus und wutsch einen Vulkan machen. Vor allem wutsch. Wutsch. Das ja. Macht wutsch. Vulkane machen wutsch. Ja gut, ich meine, Frau Walampe hat's mitbekommen. Ja klar, aber das lag halt nicht daran, dass da irgendwelches Magma ausgebrochen ist, sondern das liegt daran, weil in so einer Kugel innen drin ist es ja dunkel. Mhm. Ne? Und die müssen ja irgendwie Licht erzeugen. Dafür brauchen sie Energie. Ah. Und hin und wieder muss halt das ganze fiese Uran raus. Okay. Das sind Vulkanausbrüche in Wirklichkeit. Das glaubt nur keiner. Ah, okay. Ich sehe schon. Ist gut, oder? Ja. Und vor allen Dingen so in dieser Kugel, das ist eigentlich, wenn die Menschen das wüssten, das wäre total kuschelig. Das würde hoffen, das würde Migrationsströme ohne Ende geben, wenn die Leute das wüssten. Du meinst, sie würden nach innen ziehen? Ja, ja, was für ein, ne, so innere Einkehr, das tut ja immer gut. Aber das kann halt nicht jeder, weil der Platz in so einer Kugel begrenzt ist. Tja, aber das mit der Kugel ist eine gute Sache, da kommen wir dann gleich zu meiner nächsten Verschwörung. Aber jetzt geht's um Eis? Erstmal, nein. Aber jetzt bist du erstmal dran heute noch, weil sonst geht hier tatsächlich das Licht aus. Wer ist denn heute unser Sponsor? Unser Sponsor? Das ist geheim. Wie, das ist geheim? Ja, nee, jetzt hau raus, wir müssen hier Geld verdienen. Wir brauchen einen Sponsor. Wir brauchen einen Sponsor. Unser Sponsor ist Dirke. Das sind die, die den Weltatlas machen. Aha. Die sind nämlich auch Teil der Verschwörung. Die haben keinen Bock, noch einen für die innere Welt rauszugeben und vermarkten einfach diese Kugel und behaupten auch in ihrem Standardwerk erfolgreich, dass die Erde voll mit Magma ist. Ja, und der Dirke Weltatlas, ich meine, wer hat den nicht gehabt? Genau, also der steht in jedem Haushalt. Also die Mechanik, die hinter dieser Verschwörung steht, ist einfach total toll, weil sie sich verbreitet und in jedem Haushalt reinkriegt. Und zum Dank dafür, dass sie Teil unserer Verschwörung sein dürfen, sponsert uns Dirke diese Folge. Wir können also nur empfehlen, haltet euren alten Schulatlas in Ehren. Schaut ihn euch regelmäßig an und immer wenn sich irgendwo eine Grenze verschiebt, kauft euch gefälligst einen neuen Dirke. Oh, das könnte demnächst mehr soweit sein. Aber ich darf noch nicht so viel verraten. Genau. Also da tut sich einiges. Wir müssen jetzt erstmal die mit der Krim-Sache, das müssen wir jetzt drucken, das müssen die Leute kaufen und dann gibt's die nächste Grenzverschiebung. Naja gut, im Südsudan ist ja auch schon wieder ein bisschen am Wackeln. Und jetzt mit dem Irak, da wollen wir darüber schon reden. Nee, wollen wir nicht. Lassen wir. Nee, wir haben ja heute die Folge. Genau, wir reden über real existierende Verschwörungen, nicht über die noch bevorstehen. Genau. Ja, also wir waren auch schon Fan vom Dirke Weltatlas, bevor wir von der Verschwörung wussten, also als wir zur Schule gegangen sind. Genau, also wir waren schon in der Schule Fan von Dirke Weltatlas. Und ja, im Notfall tut auch der Alte dann immer noch als Türstopper. Oder wenn der Tisch kippelt. Genau, also es ist stabil, kann man machen. Gute deutsche Wertarbeit. Ja. Sagt auch Alexander Gauleiter. Meine nächste Verschwörung ist die Alternative 3, auch die sogenannte Flucht der Elite. Wir flüchten? Naja, also ich meine, sehen wir es mal ernsthaft. Dieser Planet ist für den Arsch. Und da gibt es drei Alternativen, wie man das Problem lösen kann. Wir können auch in den... Irgendein Idiot hat quasi, also diese drei Alternativen sind natürlich hanebüchen. Die erste Lösung ist, wir lassen alle Atomwaffen auf der Welt explodieren und dadurch führt es dann zu diesem Super-GAU, dass das Treibhausproblem gelöst wird und alles super wird und du musst einfach nur ein bisschen Umweltbewusstsein reinkriegen, dann passt es. Das ist Alternative 1. Alternative 2 ist eine kleine, also dann überlebt natürlich auch nur eine kleine Gruppe. Ja. Und zwar die sogenannte Elite halt. Ja, das ist schön. So, die zweite. Wie das schön ist, dass ich Fallout gespielt habe. Ja, die zweite Variante ist, die Elite zieht sich zurück in den Erdkern. Ist ja klar, innen ist weniger Platz als außen. Ja. Dementsprechend kann nur ein kleiner Teil nach innen. Genau. Innen ist weniger Platz als außen. Logisch. Ja. So, das wiederum ist aber blöd, weil du hast dann kein Sonnenlicht, du hast dann nicht irgendwie schön draußen spielen, sondern du musst ja immer drinnen spielen dann. Und genau. Deswegen wird sich auch die Elite mit Alternative 2 nicht beschäftigen. Und die Alternative 3 ist eben genau diese Geschichte, dass wir uns absetzen auf einen anderen Planeten. Haben wir schon einen im Auge? Ja, Mars. Mars ist, da hat es leider auch schon die Hydrogenmonoxid. Aber haben Sie es nachgewiesen? Ja, also es gibt da die Hydrogenmonoxid. Aber das, damit kommen wir klar. Also wir sind ja da angepasst. Genau, außerdem ist auf dem Mars nicht so viel los, weil ganz viele Mars-Außerirdische ja hier auf der Erde in offiziellen Regierungsämtern sitzen. Genau, und entsprechend kannst du das halt auch machen, weil du brauchst ja, der Mars ist ja auch kleiner als die Erde, du brauchst dann halt auch nur eine Elite hin. Genau. Und dementsprechend die Elite, ja, Alternative 3. Das Schöne ist ja, man hat diese Geschichte als April-Scherz verkauft. Wer? Na, irgendein Journalist hat das Ding aufgedeckt. Hat die Wahrheit über diese Verschwörung aufgedeckt. Allerdings hat man ihn dann dazu genötigt, zu behaupten, das hätte eigentlich als April-Scherz gesendet werden sollen. Aha. Und er hat dann quasi widerrufen und gesagt, nein, das war ein April-Scherz, tralala, blöd gelaufen. Haha. Und die Leute glauben das? Nein, dadurch, dass die Leute jetzt nicht wissen, was tatsächlich wahr ist, also ob es ein April-Scherz hätte sein sollen oder nicht, oder was weiß ich, ist diese Unsicherheit dann. Unsicherheit macht ja immer so ein bisschen... Unsicher. Unsicher. Ja, kann ich verstehen. Ich bin gerade auch total verunsichert. Ich stelle mir nämlich gerade die Frage, ob Elvis wirklich lebt oder nicht. Natürlich lebt er. Ja, das meine ich auch. Aber die Leute sagen auch alle, dass er nicht lebt. Und ich glaube mir gerade meine eigene Verschwörung. Denn das wäre die nächste. Naja, er gehört zur musikalischen Unterhaltungscrew für Alternative 3. Ja, genau, das meine ich doch. Also ich meine doch irgendwie, ich habe irgendwas von Jam Sessions mit John Lennon gelesen. Und ich Tupac. Mein, was sehr lustig wird. Ja, wobei der Tupac ist jetzt tatsächlich nicht so der Dolle, ne? Also so pralle ist er nicht. Ich mag zwar Hip-Hop, aber irgendwie Tupac ist ja, ein bisschen anstrengend. Ja, aber sie leben alle noch. Ja, gut, bei John Lennon dieses bekiffte Leben nennen, weiß ich nicht. Besser als den ganzen Tag Burger zu fressen. Also Das ist ja nur ein Mythos. Elvis macht das ja gar nicht. Wer ist denn dann da gestern an mir vorbeigerollt worden und hatte so eine komische Schmalztolle auf dem Kopf? Also das ist ein Yokozuna aus Japan. Das ist einfach nur... Ah, okay, der gehört auch zum Unterhaltungsprogramm. Ja, für die neue Chefin. Ah, super. Da gibt's einen Sumo-Kampf und den einen haben sie nur noch reinrollen können. Da geht's auch gar nicht darum, dass der gewinnen könnte. Das ist auch ein alternder Yokozuna. Das ist... Der war das mal. Es gab ja auch einen Wrestler, der Yokozuna hieß, zum Beispiel. Der lustigerweise gar kein Japaner war, sondern... Hawaiianer, genau. Ja. Oder Samoaner. Samoaner und irgendwie auch mit Rikishi verwandt ist, aber das wird jetzt zu nerdig. Das siehst du, also du merkst schon, das ist alles. Es hängt alles mit allem zusammen. Genau, ja, und alles mit allem, wir müssen uns jetzt auf eine 11. Verschwörung einigen. Das hätte ich jetzt noch im Angebot. Ah, ja, das ist, glaube ich, schöner als meins. Och, ich finde, die ist doch auch nicht schlecht. Aber ich denke, zur Feier des Tages... Ja, also die Zahl der Zwietracht ist ja 5 und die 5 ist die Quersumme von der 23. Genau. Und wenn ihr mal genau hinschaut, ist tatsächlich die 23 halt echt überall. Genau. Also ihr müsst nur mal bewusst durch euren Alltag laufen und euch sagen, ich will jetzt 23s finden. Und dann findet ihr ganz schnell ganz viele 23s. Ja, oder halt 5. Oder 5. Oder ja, Zahlen, die mit der 5 oder der 23 in Verbindung stehen. Genau, und der 23. 5. zum Beispiel, ja, ist natürlich par excellence. Also. Ja, das ist der Weltverschwörungstag. Ja. Weil wir uns nicht darauf einigen konnten, als gute Discordianer, dass es 23 Monate gibt und der 5. 23. leider nicht zur Option stand. Genau, also 23. 5. Naja. Genau. Übrigens, wo wir es davon haben, 23... Wo findet man die 23 überall? Nee, zum Beispiel in fast allen Daten, also die häufigste Zahl zwischen 22 und 24 ist die 23. Genau, zum Beispiel. Oder bei 17 und 4 das häufigste, was du beim Überbieten hast, nicht die 22, sondern die 23. Also wo wir beim Gambling wieder waren. Das ist also auch noch Teil eines großen Glücksspielkartells. Der Staat verdient also mit. Genau. Und ich meine, wie viele Minister hat man? 23? Nein. 12. Elf Minister. Und dann gibt es noch 11 Staatssekretäre jeweils. Das sind 22. Und dann gibt es noch einen Bundeskanzler. Genau. Das Kabinett der 23. Genau, also 23. Das ist ganz entspannt. Mhm. Also das werden die jetzt natürlich wieder ändern, nach der jetzigen Wahl. Aber du wirst merken, dann gibt es vielleicht keine 12 Minister, einen Bundeskanzler, aber dann 23 Staatssekretäre. Oder es sind dann zweimal 23 offizielle Stellen. Fünfmal 23. Ja, ich meine, wie viele Millionen Städte hast du in Deutschland? Aber nicht 23. Nein, aber 5. Ja, 5 Millionen Städte in Deutschland. 5 Millionen Städte, das heißt über 5 Millionen Menschen, die alle Teil einer großen Zwietrachtsverschwörung sind. Ja, also ohne, dass sie was davon merken. Ja, natürlich. Weil wir zwingen sie ja dazu, da zu leben, und sie glauben, sie tun das freiwillig. Tja. Und das einfach, weil wir es können. Ja, ich meine, Pluto musste ja weichen, damit das ganze Ding auch wieder läuft. Aber Moment, das sind doch... Ach. Hä? Ja, aber es sind 5 Zwergplaneten. Skandal. Ja, er musste weichen, damit man... Also man hat dann noch einen gefunden und gemerkt, jetzt sind es 4 Zwergplaneten. Eigentlich bräuchten wir noch einen. Pluto. Ja. Und 23 Monde hat es im gesamten Sonnensystem, also dementsprechend. Ja. Verschwörung. Ja. Ich meine, zum Beispiel ganz nah an 23 ist Stuttgart 21. Was ja auch eine eigene Verschwörung ist, worauf wir bei Gelegenheit mal eingehen. Aber. Und vielleicht wird irgendwann auch Stuttgart 23 draus. Nee. Bist du sicher, dass die das noch durchkriegen? Naja, momentan ist es ja so. Also viele glauben ja, Stuttgart 21 heißt 21, weil es 2021 fertig ist. Dabei heißt es nur, dass es im 21. Jahrhundert fertig ist. Genau, es ist nämlich der Bahnhof des 21. Jahrhunderts. Aber wann wird er fertig? Und zwar 2023. Weiß der Kretschmann das schon? Ja, ich schätze, Kuhn hat es ihm gesteckt. Das heißt, auch die Ökos sind jetzt auf unserer Seite. Ja, klar. Also dementsprechend, Du siehst, es ist alles eine große Verschwörung. Genau, und überall steckt die 23 da drin. Brot hat auch 23 gute Inhaltsstoffe. Ja, und 5 Vitamine. Da haben wir's. Ja. Ich denke, damit haben wir unsere Pflicht getan. Ja, das war jetzt eine ganz schön krasse Sache. Also denkt einfach mal drüber nach. Und ich meine, jetzt schaut euch einfach mal die Elite an. Die Elite hat 23 Folgen. Genau. Und wir haben bestimmt 5 Zuschauer. Ja, und 5 Fragenfolgen zwischendrin. Ja. Und 5 Spezialfolgen zwischendrin gemacht. Und ja. Ja, jetzt müssen wir halt einfach nur mal schauen, vielleicht fangen wir jetzt eine neue Staffel an. Genau. Oder wir denken uns einfach weiterhin Verschwörungen aus. Ja, wir können jetzt auch einfach eine neue Staffel anfangen. Also quasi wieder mit 23 Folgen. Und dann machen wir 5 Staffeln voll. Ja, aber dann müssen wir uns damit abfinden, dass wir nach 5 mal 23 am Ende sind. Nö, wir können ja dann 23 Staffeln machen. 23 Staffeln mit 23 Folgen. Und das Ganze 5 mal. Meine Güte. Und du meinst, die Leute wollen das so lange hören? Ja, und vor allem sehen. Vielleicht gibt es bis dahin sogar Red Screen. Mhm. Ich glaube, da sollten wir in die Entwicklung gehen, und damit die Leute uns auch beim nächsten Mal wieder zuschauen wollen, sollten wir sagen, Wir sind der Aushilfs-CD. Und wir grüßen Wayne Redscreen. Also, ich bin der Aushilfs-CD. Und ich bin das Zeilenende. Und das war Die Elite. Gesponsert übrigens auch von Wayne Redscreen. Wayne Redscreen. Wayne Redscreen, der berühmte Eishockeyspieler. Gut, dass wir es zum Schluss gemacht haben. Das hätte ich nicht nochmal ausgesprochen bekommen. Ja, da kann man es schneiden. In diesem Sinne, tschüss.